Szene 24. Unsere letzte Szene. Hören Sie zu. Hier kommt Fräulein Schulz in Herrn Müllers Wagen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Erika. Es ist so nett von Ihnen, dass Sie nach Frankfurt mitkommen. Oh, wer ist denn das? Das ist unser Fidus. Können wir ihn nicht mitnehmen? Also, heute vielleicht nicht. Heute lassen wir Fidus zu Hause. Frage: Wird Erika nach Frankfurt mitfahren? Ja, sie wird mitfahren. Kann sie auch ihren Hund mitnehmen? Nein, den... Den kann sie nicht mitnehmen. Richtig. Sie muss den Hund zu Hause lassen. Bitte? Ja. Sie muss ihn zu Hause lassen. Und Sie? Nehmen Sie Ihren Hund nach Deutschland mit? Oder lassen Sie den Hund zu Hause? Was für ein schöner Morgen. Das wird heute ein schöner Tag. Und warm. Ja, es waren heute Morgen schon 20 Grad Celsius. Frage: Wie viel Grad waren es heute Morgen? Heute Morgen waren es 20 Grad. Grad Celsius oder Fahrenheit? Grad Celsius. Es ist warm. Die Sonne scheint. Das Wetter ist gut. Bitte? Wir haben gutes Wetter. Bitte? Nanu! Was ist denn das? Es donnert! Ja, es hat gedonnert. Wir bekommen ein Gewitter. Frage: Donnert es jetzt? Nein, jetzt donnert es nicht. Wie oft hat es denn gedonnert? Einmal oder zweimal? Es hat nur einmal gedonnert. Frage: Kommt jetzt vielleicht ein Gewitter? Was meinen Sie? Ja, jetzt kommt vielleicht ein Gewitter. Da, sehen Sie, es fängt an zu regnen. Fahren Sie bitte etwas langsamer. Wir haben doch genug Zeit, nicht wahr? Frage: Regnet es jetzt? Ja, jetzt regnet es. Soll Fräulein Schulz jetzt schneller oder langsamer fahren? Sie soll langsamer fahren. Wird es lange regnen? Was meinen Sie? Nein. Nein, es wird nicht lange regnen. Sehen Sie, das war schon alles. Es regnet nicht mehr. Und da ist auch ein Regenbogen. Rot, orange, gelb, grün. Frage: Also, hat es lange geregnet? Nein, es hat nicht lange geregnet. Ist es noch weit bis Frankfurt? Nein. Nein, es ist nicht mehr weit. Frage: Wird in Frankfurt die Sonne scheinen? Was meinen Sie? Aber ja, in Frankfurt wird die Sonne scheinen. Jetzt sagen Sie mir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wann möchten Sie denn nach Frankfurt fliegen? Möchten Sie auch nach Heidelberg fahren? Auf der Autobahn? So schnell, wie Sie wollen? Also dann, gute Reise. Bon voyage. Gute Reise. Ich wünsche Ihnen gute Reise. Wir alle wünschen Ihnen eine gute Reise.